Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, in dem Fall herzlich willkommen auf Agora. Öffentliche ja. Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ja. Ich bin Nathan. Ich weiß nicht, ob du ich bin Stefan. Stefan? Ja. Ja, moin Stefan. Moin. Herzlich willkommen. Was ist unser Thema? Ja, ich würde sagen, unser Thema ist Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit. Das ist ja in aller Munde und wird viel darüber diskutiert. Der Habeck wird immer geschimpft und so weiter. Aber ich glaube, da muss man echt was tun. Also wir müssen nachhaltiger werden. Wir müssen nachhaltiger werden. Und zwar massiv, ja. Die offensichtlichen Fragen, warum? Ja, die Fragen, warum, das kommt natürlich, wenn man sich das anschaut. Also die Erderwärmung ist überall sichtbar. Also ich habe große Aufzeichnungen gesehen, die also auch wissenschaftlich nachgewiesen sind, dass halt irgendwann wird eben nur noch ein zentraler Streifen auf der Welt übrig bleiben, der überhaupt noch bewohnbar ist die nächsten Jahrzehnte. Und alles, was südlich ist, wird dann mal so heiß, dass die Leute das einfach nicht mehr aushalten. Also das heißt, auf der Nordhalbkugel sozusagen, schätze genau. ich mal. Ja, also, ja, ja. Wenn man sich das so anschaut. An den Polen. Oder genau, an den Polen. Ja. Und es gibt ja insgesamt also 13 wichtige Klimapunkte, an denen man das bemessen kann. Und da haben wir eben leider schon einige überschritten. Und ja, da gibt es welche, die eben, ich sage jetzt mal, mehrere Erden verbrauchen. Da gehört Dubai dazu mit 4,5. Und wir sind vielleicht so bei 2,5 bis 3. Ne? Und nachdem wir nur eine haben, geht die Rechnung halt nicht auf. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Mhm. Verschiedene Ansatzpunkte. Einerseits, es gibt doch aber, also, ich möchte klar machen, ich glaube an den Klimawandel. Muss man ja heutzutage dazu sagen. Ja. meine Frage wäre doch, ist das... Also, aber das Modell, was du gerade beschrieben hast, klang für mich schon sehr extrem. Ist das ein extremes Modell in Hochrechnung oder? Nee. Das ist der das ist kein das Konservative sozusagen. Ja, das ist wirklich das Fakt. Und mir das Problem ist nur, ich sage jetzt mal, wenn wir in dieser Form halt weitermachen, dann werden wir es auch nicht schaffen. Also definitiv nicht, weil ich sage jetzt mal. Ich sehe das, sagen wir mal, an der CO2-Bilanz, die also wir bei unserem Unternehmen so abgeben. Da hat man halt das große Problem, dass also gerade Flugreisen gewaltig reinhauen. Ja? Also die mit einem sehr, sehr hohen CO2-Fußabdruck versehen sind. Aber also das heißt, aufs Individuum gerechnet viel CO2-Ausstoß oder in absoluten Zahlen? In absoluten Zahlen im Verhältnis zu dem, was also das ganze Unternehmen verbraucht. Ah, okay, verstehe. Ja. Ja. Also wenn man jetzt rechnet, sagen wir mal, so ein Gesamtunternehmen, nur um eine Verhältnismäßigkeit zu zeigen, würde... sagen wir mal, eine Größenordnung von 10.000 oder 20.000 Tonnen CO2 verblasen im Jahr, dann muss man davon ausgehen, dass ungefähr so 15-20% eben auf die Flugreisen zu retten. Einfach Geschäftsreisen vermutlich, genau. Sonst wohin. Und jetzt kommt noch ein spannender Aspekt und das wären dann gerade unsere Medizinprodukte oder Arzneimittel. Ne? Da kann ich also auch ein Beispiel nennen, wenn man das auch wieder ins Verhältnis setzt. Also ein ganzes Unternehmen braucht vielleicht mit 500, 600 Leuten braucht so 15.000, 20.000 Tonnen im Jahr, mhm, ne, für Versorgung, also für Klima und so weiter. Und ich stelle das dann gegenüber einem Autoinjektor, der mir gerade einfällt, also so ein Zuckerkranke sich täglich einmal Anwendung. Ein so ein Injektor hat 850 Gramm CO2-Äquivalente. So ein Unternehmen verkauft natürlich Millionen, das heißt produziert im Jahr 120.000 Tonnen. Ein Produkt. Einfach so, also generell Medizinprodukte oder also solche so. Medizinprodukte halt. Ja. Das heißt, eigentlich müsste hier ein großer Wandel stattfinden. Da können nicht mal die Unternehmen was dazu. Da ist also sehr viel regulatorische Wechselnotwendigkeit dabei. Das heißt, man muss eben auch erlauben, dass man bei Medizinprodukten oder bei diesen Dingen recycelfähige Produkte einsetzen darf. Ja? Man muss es erlauben, also es ist genau, verboten, also nicht mal vorschreiben, Linie, sondern erlauben. Erlauben. Die Problematik ist, schauen Sie, wenn Sie, an welcher Stelle ist es wichtig, also wo ich Produktberührung habe, also das, was ich mir direkt initiiere, Bioäquivalenz. 100% sage ich klar, habe ich das Glasfeil. Das, was außenrum ist, ist eigentlich schon, kann man in Neudeutsch sagen, Secondary Packaging. Ja? Also, abgesehen von der Nadel wahrscheinlich, oder? Die Nadel ist natürlich, Nadel einmal verwendet, weg, ist klar. Klar. Ist ein Risiko. Ja? Aber das, was außenrum ist, wenn Sie, gehen Sie, wie lange haben Sie einen Kugelschreiber in der Hand, wenn Sie sich anmelden an der Rezeption im Hotel? Ja, nicht lange, ne? Ja, aber zwei. Länger wie 20 Sekunden oder eine Minute, bis Sie alles ausgefüllt haben. Ja, ein, zwei Minuten, je nachdem, wie schnell die Rezeption arbeitet. So. Aber ich will nur sagen, wenn die Berührung, das heißt, wenn ich so einen Autoinjektor anhabe, einmal reinhaue, wie lang ist es? Auch nicht länger. Es muss ja meistens dann schnell gehen. Also sprich, auch nicht länger. So. Ja. Aber das Ding wird hinterher weggeschmissen. Obwohl ich hergehen könnte und könnte sagen, ja, die Hülle, also wenn ich die Kartusche austauschen, könnte ich einfach austauschen, innen ein neues Weil rein und die Sache funktioniert wieder. Ist momentan nicht zulässig. Aus hygienischen Gründen vermutlich. Ja. Ah ja, okay. Und das, weil sich das mal irgendeiner so ausgedacht hat. Das ist doch unsauber. Ja. Mhm. Also ich will nur damit sagen, Rieseneinsparpotenzial. Einfach umdesignt, Mehrfachverwendung. Reduktion bei so einem Ding haben wir über eine technische Universität schon rechnen lassen. 50% Einsparung, 50. Sprich, statt 120.000, 60.000. Also, schon drei wenn es verwendet wird sozusagen. Genau. Also, und man geht davon aus, wenn es erlaubt wird, dann wird es auch verwendet, weil es auch wirtschaftlicher ist? Oder? Weil es wäre parallel dazu, und das ist noch das Spannende, es ist auch noch wirtschaftlicher, weil man eben die Produkte nicht nochmal produzieren muss. Ja? Jetzt, wenn ich den gleichen Preis verlange, logischerweise, wenn ich nichts mehr... Natürlich, aber man verlangt wahrscheinlich einen höheren Preis für wiederverwendbare Artikel. Für den Anwender würde das allerdings bedeuten, er müsste sich darauf einlassen, auch, dass er das Ding, was er da sammelt, also von mir aus in die Box reinschmeißt und wenn er 10 oder 20 Stück da drin hat, zurückschickt an das Unternehmen, dass die das eben auch zur Wiederverwendung aufbereiten können. So ist ähnlich wie Batterien oder so. Genau, etwas, ist oder? Kein Riesenaufriss. Ja. Ja. So. Ja, und, also, solche Eingeständnisse haben wir ja auch im Interesse von Nachhaltigkeit schon in anderen Bereichen gemacht, Stichwort Batterien oder so sonst sieht's was. Aus. Die können wir auch einfach wieder wegschmeißen. Nur da funktioniert es leider momentan noch nicht. Also ich kann nur... An die Behörden auch appellieren, dass sie sich da mal ernsthafte Gedanken drüber machen. Wir arbeiten massiv dran, also an solchen Projekten, versuchen auch mit Beispielen eben auch eben da dran eben ja da auch mitzuhelfen. Das heißt also andere Unternehmen oder große Unternehmen zu gewinnen, dass die eben auch da mit einsteigen und uns da unterstützen. Und dann schauen wir mal. Und wie viel ist das, also so grob über den Daumen gepeilt, auch wieder natürlich nur, wie viel ist da sozusagen rechtliche Hindernisse und wie viel auf Unternehmensebene? Also zum Beispiel Flugreisen könnte man ja wahrscheinlich als Unternehmen einfach so reduzieren. Das ist ein anderes. Also ja. Flugreise ist jetzt das eine Thema. Ja, klar. Da kann man natürlich durch moderne IT-Systeme entgegenwirken, sagen, Mensch, lass uns jedes zweite Meeting mal über Teams machen. Das haben wir ja auch geübt während Corona. Da durften wir ja sowieso nicht fliegen. Schlagartig ging auch die Reisen, sagen wir mal, von, ich würde sagen, so um zwei Drittel zurück, also während Corona. Das logisch. Ist ein Batzen. Aber ist quasi, also gibt es, haben Sie da einen Eindruck von, ob sozusagen unglaublich viel einfach rechtlich aufgehalten wird im Moment? Oder also was ganz grob über den Daumen gepeilt sind es 30% rechtliche Hindernisse und 70% können Unternehmen selber einsparen oder also andersrum? Im Medizin- und Arzneimittelbereich ist es 100% rechtliche Barriere. Also da glaube ich, gibt es mittlerweile viele Unternehmen, die damit einsteigen würden und die sich auch dann mit dem Thema auseinandersetzen würden, eben neue Elemente konstruieren, umbauen und so. Weil das ist ja auch, da geht es auch ums Geld. Ja, so ist es nicht. Und die, die CO2-Ausgleichszahlungen, die ja erwartet werden, die werden gewaltig zu Buche schlagen. Nur wenn ich dann auf der rechtlichen Seite das Ganze nicht öffne und eben den Firmen auch Gelegenheit gebe, dann wandern die halt irgendwie ab und sagen, dann gehe ich halt wohin, also bleibe ich halt nicht mehr in Europa, sondern gehe halt hin, wo es egal ist. Ja, das hebelt ja auch die ursprüngliche Intention hinter CO2-Ausgleichszahlungen aus, oder nicht? Wenn man den Leuten gar nicht die Möglichkeit, es geht wieder darum, wirtschaftlichen Anreiz für Nachhaltigkeit zu geben, dann brauchen wir auch die rechtliche Umsetzbarkeit. Ja. Naja, also... Gesagt, also, ich kann nur hoffen, dass vielleicht auch Behördenvertreter das mitbekommen, was wir jetzt hier bekannt haben, und sich mal ernsthafte Gedanken machen, da auch ein bisschen mitzumachen. Mhm. Und nur als Abschluss, weil wir einen generellen Einstieg hatten, vielleicht ein generelles Ende. Glauben Sie, wir schaffen das? Wie ist das Gefühl? Oder andersrum, wie ernst ist es, je nachdem, wie man es stellen möchte? Ist, um das mal klar zu sagen, es ist sehr ernst aus meiner Sicht. Und wir werden größere Anstrengungen brauchen, um es wirklich zu schaffen. Das muss ich ganz deutlich sagen. Und überspitzt, es ist aber noch nicht zu spät, weil das wäre ja das andere Extrem, dass man sagt, komm, jetzt ist auch egal. Es ist nicht zu spät, aber wenn wir unseren Nachkommen auch noch was von dieser Erde übrig lassen wollen, dann müssen wir uns echt, ich sage jetzt mal wirklich mal richtig anstrengen. Und Coffee-to-go-Becher geht dann eben leider nicht mehr, weil allein wenn ich die Rechnung hochmache, das darf ich gar nicht drüber nachdenken, weil das sind Milliarden Tonnen, die da täglich einfach mal so mir nichts, dir nichts als Müll produziert werden. Ja. Und das schließt dann aber eben auch rechtlich Verbote mit ein und nicht nur Dinge erlauben, nachhaltiger zu machen, sondern eben auch Einschränkungen. In dem Fall wäre es so, dass man eben nicht mehr, wie es vielleicht in meiner Jugend war, das auch nicht kann. Da hat man sich halt zum Kaffee trinken oder Saft trinken irgendwo reingesetzt oder hingesetzt und ist nicht auf der Straße mit ihrem Becher durch die Gegend gerannt. Also muss man vielleicht einmal drüber nachdenken, wäre auch eine gute Sache. Und so könnte auch jeder dann dazu beitragen, ja, an seinen Teil. Also ja, okay, das halt auch noch auf individueller Ebene auch, dass man einfach darauf achtet, ob man einen Becher nimmt oder nicht. Gar nicht unbedingt oder nicht unmittelbar ein Verbot oder so etwas. Einfach mal die Zeit nimmt und sagt, hey, lass uns den Cappuccino oder einen Espresso mal schnell hinsetzen oder an die Bar gehen oder whatever, den trinken, wie die Italiener das auch machen. Tür auf, gehen an die Bar, trinken für einen Euro 50 den Espresso. Einmal schnell kippen und dann. Funktioniert aber genauso. Muss nicht auf der Straße ständig mit dem Becher rumrennen. Verstehe. Und die Einschätzung im medizinischen Bereich, ist das, sind das Regularien, die sozusagen eigentlich Sinn machen, aber halt mittlerweile mit dem Kreis der Nachhaltigkeit neu balanciert werden müssen? Oder sind das Regularien, die aus einer Zeit stammen, wo das einfach... Ja, die stammen aus einer Urzeit, wo keiner drüber nachgedacht hat. Die stehen halt in der Medizinprodukte-Richtlinie drin jetzt mittlerweile und die muss halt umgeschrieben werden. Und das ist halt ein Problem. Aber es ist sozusagen Gesetzgebung, die damals auf einer anderen Entscheidungsgrundlage getroffen wurde. Ja, da hat noch keiner drüber nachgedacht. Ja. Das muss man echt klar sagen. Also es gibt Möglichkeiten und müssen wir da. Das sind einige davon, wir haben sie angerufen. Genau, also. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.